Übungstest 3. Hörverstehen 1. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Frau Fonseca, Lehrerin aus Brasilien, und Herrn Schirmann vom Deutschen Jugendherbergswerk. Zum Inhalt des Gesprächs werden in der Aufgabe verschiedene Aussagen gemacht. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Frau Fonseca von Herrn Schirmann bekommt. Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich dazu die Aufgaben auf dem Aufgabenblatt an. Sehen Sie sich auch die Beispiele 01 und 02 an. Frank Schirmann, Deutsches Jugendherbergswerk, guten Tag. Guten Tag. Hier ist Fonseca, Clara Fonseca. Kann ich bei Ihnen Auskunft über Jugendherbergen in Deutschland bekommen? Ja, gern. Danke. Dann möchte ich mich kurz vorstellen. Ich komme aus Santa Catarina in Brasilien. Bei uns leben viele Deutsche, schon seit mehr als 200 Jahren. Und wir haben dort viele deutsche Schulen. Das wusste ich noch nicht. Interessant. Also, was wir vorhaben, ist der Besuch einer Schülergruppe in Deutschland in Begleitung von Eltern. Und ich soll diesen Besuch organisieren. Schön. Da sind Sie mit Ihrer Gruppe bei uns richtig. Denn eines unserer Ziele ist ja die internationale Begegnung von Jugendlichen. Das haben wir auch im Internet gelesen. Und wir fanden das sehr sympathisch. Wo sonst könnten unsere Schüler deutsche Jugendliche treffen und kennenlernen? Da haben Sie recht. Sie müssten sich nur überlegen, wann Sie kommen. Unser Winter ist vielleicht ein bisschen kalt für Sie. Und da haben Sie ja gerade große Ferien. Wir müssen nicht in den Ferien kommen. Das geht auch während des Schuljahrs. Wir könnten auch kommen, wenn bei Ihnen die Ferien beginnen. Das wäre auch genau richtig, denn da sind die meisten Schüler unterwegs. Also im Juli und August. Danke für Ihren Vorschlag. Ich habe dann trotz Ihrer guten Internetseite noch ein paar Fragen. Erstens. Muss man bei Ihnen Mitglied sein, um in einer Jugendherberge zu übernachten? Eigentlich ja. Aber Sie haben als ausländische Gäste sicher einen besonderen Status. Und das kann später meine Kollegin Frau Ellwanger mit Ihnen klären. Dann eine weitere Frage. Die Schülergruppe wird von einigen Eltern begleitet. Wissen Sie, bei uns will man seine Kinder nicht allein in ein unbekanntes Land reisen lassen. Entschuldigung, aber das erschiene den Eltern zu riskant, auch für 12-Jährige. Na ja, verständlich. Meine Frage zielt darauf ab, können Erwachsene, das heißt Eltern, auch in Jugendherbergen übernachten? Aber sicher, unsere Jugendherbergen sind familienfreundlich. Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. Viele unserer Häuser haben sich mit dem Prädikat für Familien besonders geeignet, besonders qualifiziert und bieten eine familiengerechte Unterbringung und Verpflegung. Das ist aber schön. Und wie und wo wohnen dann die Erwachsenen? Also, die Zeiten der Matratzenlager und Sammelduschen sind vorbei. In einigen dieser Häuser finden Sie sogar komfortable Einzelzimmer, in denen sich Erwachsene wohlfühlen können. Eigentlich wie in einem Hotel. Nein, wir wollen nicht einfach Billighotels sein. Es kommt nämlich der Geist der Gemeinschaft dazu und eine bestimmte Ordnung, die einzuhalten ist. Und über die Herbergsvater und Herbergsmutter, jetzt Herbergsleitung genannt, freundlich wachen. Das klingt ja ganz gut. Es gibt also auch Gemeinschaftsarbeiten in den Jugendherbergen? Ja. Wir halten es auch pädagogisch für wichtig, dass man zum Beispiel gemeinsam den Tisch deckt, abräumt und sein Bett selbst bezieht. Ich verstehe. Jetzt zu den Preisen. Die sind eigentlich recht günstig. Natürlich. Und ich kann Ihnen sagen, dass Sie zu diesen Preisen nirgendwo sonst etwas finden, das so viel behaglichen Komfort bietet. Und das auch noch in hervorragender Lage. Zum Beispiel unsere Jugendherberge in Hamburg-St. Pauli. Dazu wollte ich sowieso noch etwas fragen. Was können Sie uns empfehlen? Die Burg Altena oder Oberstdorf oder Miro? Schwierig. Ich kann alle unsere Häuser empfehlen. Jede Jugendherberge hat ihren eigenen Charakter. Sie müssen einfach auswählen. Wollen Sie in die Natur oder in eine Stadt? Wollen Sie ein modernes Haus mit Sportmöglichkeiten oder eines mit historischem Ambiente? Da sollte man eigentlich mehrere Jugendherbergen besuchen, sozusagen eine Rundreise machen. Eine sehr schöne Idee. Am besten können Sie das anhand unserer Internetseite www.jugendherberge.de planen. Jetzt danke ich Ihnen erstmal. Ich melde mich wieder. Viel Erfolg und willkommen bei uns. Ende von Hörverstehen 1.